haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mittwochsclub. Erster Teil. Meine neue Klientin hieß Probst. Sie wartete auf mich vor einem tristen Gebäude in einer noch tristeren Gegend. Passend dazu war der Nieselregen, der zwischendurch in eisigen Schneeregen überging. Frau Probst trug einen dicken Mantel und eine bunte Strickmütze. Bis hierhin bin ich ihm gefolgt. Jonas stand vor dem Gebäude und rief auf seinem Handy jemanden an. Danach trat er ein und ging die Treppe runter. In den Keller. So sah es aus. Waren Sie schon im Gebäude? Ja, aber da ist nichts. Nur verschlossene Türen, keine Klingel, keine Türschilder. Ja, und wie lange hält sich Ihr Mann jeweils im Keller auf? 4 bis 6 Stunden. Jeden Mittwoch. Ja, wie ein Liebesnest sieht das nicht aus. Aber wie die perfekte Tarnung eines Liebesnestes. Haben Sie Ihren Mann darauf angesprochen? Er sagt, dass er sich jeden Mittwoch mit Gleichgesinnten trifft. Sie nennen es den Mittwochsclub, aber er hat mir nicht gesagt, wer diese Gleichgesinnten sind und was sie zusammen machen. Sie glauben, dass er sich jeden Mittwochabend im Keller mit einer Frau vergnügt? Er riecht nach Rauch, wenn er nach Hause kommt. Die Männer treffen sich, um zusammen zu rauchen. Was für Männer. Er trifft sich hier mit einer oder mehreren rauchenden Frauen. Ich möchte endlich Gewissheit. Und wenn es so ist, werden Sie Ihren Mann verlassen? Vielleicht. In erster Linie aber müsste ich mir keine Gewissensbisse mehr machen. Ach, Sie treffen sich ebenfalls heimlich mit einem Mann. Was schauen Sie mich so entsetzt an? Marco ist ein Arbeitskollege, er ist ebenfalls verheiratet. Ja, dann gönnen Sie sich doch gegenseitig die Heimlichkeiten. Ich möchte wissen, mit wem er sich trifft. Zwischen mir und Marco ist nichts Ernsthaftes. Da ich auf einen kleinen Zustupf zur nächsten Miete angewiesen war, nahm ich den Auftrag an, auch wenn ich ihn ziemlich seltsam fand. Am Abend beobachtete ich das Gebäude, doch Frau Probsts Ehegatte ließ sich nicht blicken. Es war mittlerweile deutlich unter 0 Grad und die Kälte fraß sich gierig in meine Kleider. Ich wollte die Observation schon abbrechen, als aus dem Gebäude ein Mann trat, der eine Stirnlampe trug. Hallo Sie! Warten Sie auf jemand? Ich suche den Mittwochsclub. Wer hat Sie eingeladen? Jonas Probst. Er hat uns nicht gesagt, dass er jemanden mitbringt. Wo steckt er überhaupt? Scheint sich verspätet zu haben. Das passt nicht zu ihm. Er ruft immer an, wenn er spät dran ist. Er ist jeden Mittwochabend hier. Wenn Sie ihn kennen, dann wüssten Sie das. Wie war noch gleich Ihr Name? Namen sind Schall und Rauch. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Aber das Wetter lässt sich nicht ändern. Probst kommt nicht, dafür tauchen Sie auf. Das gefällt mir nicht. Erzählen Sie mir vom Mittwochsclub. Wieso sollte ich? Weil ich sonst noch länger hier herumstehen muss. Was wollen Sie von Probst? Nichts, nichts. Ich möchte nur wissen, was im Keller dieses Hauses vor sich geht. Darüber reden wir nicht. Das sollten Sie aber... Es reicht jetzt. Wenn Sie in einer halben Stunde immer noch hier herumstehen, verständige ich die Polizei. Er drehte sich um und ging zurück in das Gebäude. Ich vertrat mir die Beine und kehrte nach einer Viertelstunde zurück. Mittlerweile war es auf dem Industriegelände so ruhig, dass jeder meiner Schritte wie ein heftiger Fußtritt klang. Anstelle eines Polizisten tauchte kurz darauf aus dem Gebäude ein anderer Mann auf. Was ist los? Weshalb stehen Sie hier herum? Ich versuche herauszufinden, wie lange es dauert, bis ich festfriere. Was wollen Sie von uns? Gehören Sie auch zum Mittwochsclub? Hat meine Frau Sie geschickt? Wieso sollte sie das tun? Sie hat schon immer gerne das Geld zum Fenster hinausgeworfen. Ich kann Sie beruhigen, Ihre Frau ist nicht schuld, dass ich hier friere. Sie kann es einfach nicht verstehen. Was kann sie nicht verstehen? Dass ein Mann seine Freiheiten braucht. Die Ehefrauen verstehen das einfach nicht. Sie vergnügen sich im Keller mit anderen Frauen. Viel besser. Mit Frauen, Whisky und Zigaretten. Fast richtig. Ich bin Ignaz Klavadetscher. Ihr Name ist? Philip Maloney. Oh, klingt so falsch wie mein Name. Aber meiner ist echt. Meiner auch. Probst kommt heute nicht mehr. Sie könnten einspringen. Wie sieht die Frau aus? Los, kommen Sie schon. Er ging voran. Das Licht im Treppenhaus hätte einige Watt mehr verkraftet, aber immerhin sah ich die Treppenstufen. Im zweiten Untergeschoss klopfte Klavadetscher an eine Tür und wenig später stand ich in einem Raum, der etwa doppelt so groß war wie mein Büro. Doch in dem Raum gab es keinen Schreibtisch. Dafür vier große Esstische aus Holz, die nebeneinander standen. Weshalb hast du ihn mit runtergenommen? Es ist arschkalt und er macht auf mich einen harmlosen Eindruck. Das gehört zu meiner Tarnung. Sind Sie eine Art Detektiv oder was? Eine Art. Ich dachte, dass ihn meine Frau bezahlt, aber er bestreitet das. Meine würde keine 10 Franken ausgeben, um zu erfahren, was wir hier tun. Sind das Puzzles? Das ist unser Geheimnis. Nicht schlecht, oder? Sie setzen hier jeden Mittwochabend Puzzles zusammen. Zu Hause geht das nicht. Auch unsere Frauen schauen sich dauernd Serien an und die Kids hören schreckliche Musik und rauchen darf ich zu Hause auch nicht. Das hier ist unser Ruheraum. Hier können wir uns entspannen. Und rauchen und trinken, das gehört dazu. Und das ohne eine einzige Frau. Der Mittwochsclub ist nur für Männer. Männer, die gerne Puzzles legen. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Jonas Probst gehört auch dazu. Seine Frau hat ihn ausgelacht, als er ihr zu Weihnachten ein Puzzle schenkte. Er wollte es zusammen mit ihr legen, aber sie hat keinen Sinn dafür. Hier lacht niemand über uns. Er zeigte auf die Tische und ich fragte mich, was wohl sonst noch alles in den Kellern dieser Stadt anzutreffen war. Der neue Tag war bereits angebrochen, als ich meiner Klientin erzählte, was ihr Mann jeweils mittwochs im Keller treibt. Er legt Puzzles? Ja, jeden Mittwoch, zusammen mit 2 anderen Männern. Aber das ist absurd. Die haben sie reingelegt. Menschen sind seltsam. Ich kenne zum Beispiel einen Polizisten, der Bücher liest. Ich lese auch Bücher, aber dafür miete ich mir keinen Keller. Er liest die Bücher im Polizeipräsidium, anstatt Morde aufzuklären. Was ist mit Jonas? Weshalb war er nicht da und weshalb ist sein Handy ausgeschaltet? Er ist mit einer Frau zusammen. Ich kann den Rauch förmlich riechen. Das ist gut möglich. Das ist unerträglich. Soll ich hier auf ihn warten, so wie wenn nichts wäre? Sie könnten mit zu mir kommen. Ich soll meinen Mann mit Ihnen betrügen? Ich dachte eher an ein Glas Whisky in meinem Büro. Ich trinke keinen Alkohol. Dann müssten wir es vielleicht doch mit etwas anderem versuchen. Sind jetzt alle Männer verrückt geworden? Es reicht. Ich werde eine Freundin anrufen. Und Sie sind gefeuert. Sie zeigte zur Tür. In meinem Büro gönnte ich mir einen Whisky und sah mir im Fernsehen einen Film an, in dem ständig geschossen wurde, ohne dass ersichtlich war, weshalb. Danach legte ich mich hin. 2 Stunden später weckte mich mein Handy. Frau Probst beklagte sich darüber, dass ihr Mann noch immer nicht erreichbar war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mittwochsclub, 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mittwochsclub, 2. Teil. Was bisher geschah? Frau Probst glaubt, dass ihr Mann sie jeweils am Mittwochabend betrügt. Angeblich trifft er sich mit anderen Männern im sogenannten Mittwochsclub. Als Maloney den Club in einem Industriegebiet aufsucht, stößt er auf 2 Männer mit einem seltsamen Hobby. Doch Jonas Probst ist unauffindbar. Als er auch am nächsten Morgen nicht auftaucht, macht sich seine Ehefrau ernsthafte Sorgen. Am nächsten Morgen erwachte ich mit Kopfschmerzen und auch der Rest meines Körpers fühlte sich an, als benötige er eine Notfallapotheke, um wieder funktionstüchtig zu werden. Nach der 2. Tasse Kaffee ging es etwas besser. Nach der 3. stand Frau Probst in meinem Büro. Er ist nicht nach Hause gekommen und er nimmt noch immer keine Anrufe entgegen. Das ist bedauerlich, aber da ich nicht mehr für Sie arbeite, kann ich nichts dagegen tun. Aber was soll ich machen? Ihn als vermisst melden? Geht das überhaupt? Das geht, aber es bringt nicht viel. Es verschwinden täglich Männer, die meisten tauchen wieder von ganz alleine auf. Er war noch nie über Nacht weg. Ja, soll ich nach ihm suchen? Werden Sie ihn finden? Werden Sie mich dafür bezahlen? Nur wenn Sie ihn finden. Das ist ein schlechter Deal. Sie müssen mir zumindest die Spesen vergüten. Was für Spesen? Ja, ich muss unterwegs essen, mich fortbewegen und einen Mantel kaufen. Einen Mantel? Wozu? Gegen die Kälte. Ich gebe Ihnen 200 Franken, das muss reichen. Ja, wenn das Geld aufgebraucht ist, melde ich mich. Werden Sie auch in den Spitälern nachfragen? Vielleicht hat er einen Unfall. Er könnte ausgerutscht sein. Nachdem sie gegangen war, verbrachte ich eine Stunde damit, alle in Frage kommenden Spitäler anzurufen. Ohne Resultat. Im Polizeipräsidium erhoffte ich mir nicht viel, aber es war immer nützlich zu fragen, ob Jonas Probst vielleicht in einer Ausnüchterungszelle lag. Üble Sache, Maloney. Die jungen Leute lassen sich volllaufen und danach auf Staatskosten ausnüchtern. Einige randalieren oder kotzen alles voll. Ich suche nach Jonas Probst. Er ist seit gestern Abend spurlos verschwunden. Wenn er einen Ausweis auf sich trug und er besoffen aufgegriffen wurde, hätte man seine Angehörigen bereits informiert. Wie alt ist er? 14 oder 15? Er ist Ende 20 und verheiratet. Das ist ungewöhnlich. Männer in diesem Alter betrinken sich zu Hause oder zusammen mit ihren Freunden. Sie könnten Ihren klugen Computer befragen, ob irgendwo in der Stadt ein Mann, auf den die Beschreibung passt, aufgefunden wurde. Wir haben Wichtigeres zu tun, Maloney. Ein Einbruch mit Todesfolge. Wer ist der Tote? Der Hausbesitzer. Ein Kunstsammler. Aber zu geizig, um sich ein gutes Alarmsystem installieren zu lassen. Vermutlich hat er die Einbrecher überrascht. Und die haben ihn, erschossen. Aber es gibt Bilder einer Überwachungskamera. Die Bilder werden zurzeit ausgewertet. Sonst noch etwas, Maloney? Ja, gibt es eine Meldung über seltsame Vorfälle im Industriegebiet Holzacker? Was für Meldungen, Maloney? Ja, egal was, ich kann alles gebrauchen. Sie stochern wieder einmal im Nebel und benötigen einen Hinweis, damit Sie Ihrem Klienten eine Honorarforderung stellen können. Das ist das Elend mit den Selbstständigerwerbenden. Sie müssen ein Riesentamtam machen, um sich zu rechtfertigen. Ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen. Aber Jonas Probst könnte gestern Nacht etwas zugestoßen sein. Wenn ihm etwas zugestoßen ist, dann werden Sie das früh genug erfahren. So, jetzt muss ich arbeiten, Maloney. Eine Abschiedsrede für einen verdienten Mitarbeiter. In Reimform, das ist nicht einfach. Denn ich muss auch Wörter wie Sachverständiger und Abteilungsleiter-Stellvertreter einbauen. Daran wären die großen Dichter der Antike gescheitert. Ich aber kämpfe um jedes Wort und jeden Reim im Hier und Sein. Abteilungsleiter-Stellvertreter reimt sich auf Verräter, aber das passt nicht. Die Rede sollte positiv sein. Meter würde auch gehen. Er rang weiter mit den Worten. Ich fuhr zurück in mein Büro und suchte im Telefonbuch nach Herrn Klavadetscher. Nach einigem Hin und Her hatte ich seine Büroadresse. Er arbeitete als Treuhänder. Jonas ist noch immer nicht aufgetaucht? Nein, und er hat sich auch nicht bei seiner Frau gemeldet. Das ist beunruhigend. Haben Sie mir gestern die ganze Wahrheit erzählt? Weshalb sollte ich Sie anlügen? Dieses seltsame Hobby im Keller, wie lange machen Sie das schon? Ich habe immer gerne Puzzles gelegt. Zusammen mit meiner ersten Frau habe ich ganze Wochenenden damit verbracht. Meine zweite Frau interessiert es nicht. Sie ist der Serientyp. Stundenlang kann sie vor dem Fernseher sitzen. Reto Jucker und Jonas Probst ging das ähnlich. Puzzlelegen ist ein philosophischer Akt. Das ist wie Yoga für das Gehirn. Sie sollten es auch mal versuchen. War es das erste Mal, dass Jonas Probst nicht erschien? Nein, vor einem Monat kam er auch nicht. Da war er krank. Aber sonst jeden Mittwoch. Haben Sie mit ihm über private Dinge gesprochen? Wir reden über alles Mögliche. Auch über seine Ehe? Er ist ein glücklich verheirateter Mann. Aber wie alle hat er Fantasien. Über andere Frauen? Nein. Er allgemein. Er sehnt sich nach Abenteuer und Risiko und gleichzeitig meidet er jedes Abenteuer und Risiko. Aber so sind wir alle. Wir träumen und machen uns gleichzeitig in die Hosen, wenn ein Traum Realität werden könnte. Ich habe in einer halben Stunde einen Termin. Haben Sie eine Ahnung, wo sich Jonas Probst aufhalten könnte? Nein. Fragen Sie Jucker. Er ist jünger. Vielleicht hat er ihm etwas anvertraut. Er schrieb mir die Adresse auf. Auch Reto Jucker lebte kein abenteuerliches Leben. Er war Direktor in einem mittelständischen Betrieb. Seine persönliche Assistentin schaffte es, mich zwischen zwei Meetings in sein Büro zu schleusen. Das passt nicht zu Jonas. Ich habe ihn als gewissenhaften Mann kennengelernt. Hatte er Probleme? Zu Hause oder am Arbeitsplatz? Es gab da etwas. Ja? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das anvertrauen soll. Wem, wenn nicht Meloni? Vor 3 Wochen kam Ignaz Klavadetsche 1 Stunde später als üblich in unseren Mittwochsclub. Jonas war schon da. Ich hatte bei einem Trödler 5 alte Puzzles gefunden. Und wir unterhielten uns darüber, wer welches Puzzle in Angriff nehmen sollte. Da klopfte es an der Tür. Das ist ungewöhnlich, weil niemand von unserem Mittwochsclub weiß. Nicht mal unsere Frauen kennen die Adresse. Aus gutem Grund. Zuerst wollte ich nicht öffnen, aber Jonas war schon bei der Tür. Und wer stand vor der Tür? Caroline Klavadetscher. Die Frau von Ignaz Klavadetscher. Nein, Ignaz Tochter aus erster Ehe. Eine schwierige Person. Und was wollte sie im Keller? Geld. Sie wirkte fahrig und hatte diesen Blick, Sie wissen schon. Sie ist drogensüchtig. Ja, sie hat psychische Probleme, bipolar oder borderline, wie das Zeug heute so heißt. Woher wusste sie von ihrem Treffpunkt? Sie war schon einmal da. Sie ist Ignaz einfach gefolgt. Er hat ihr 100 Franken gegeben und danach verschwand sie wieder. Haben Sie ihr auch Geld gegeben? Nein, das war nicht nötig. Jonas gab ihr 100er. Aber das war nicht alles. Er hat ihr noch mehr gegeben. Die beiden haben sich angestarrt. Das war unheimlich. Haben Sie Ignaz Klavadetscher davon erzählt? Nein. Jonas und ich wollten ihm den Abend nicht verderben. Das war alles? Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, zwischen den beiden hat es an jenem Abend gefunkt. Jonas Probst hat sich in die Tochter von Ignaz Klavadetscher verliebt? Etwas ist zwischen den beiden geschehen. Es würde mich nicht wundern, wenn Caroline der Grund ist, weshalb Jonas gestern nicht auftauchte. Haben Sie eine Adresse? Caroline Klavadetscher hat keinen festen Wohnsitz. Sie kennt Leute aus der Besetzerszene und sie kennt Künstler. Ignaz sagt, dass sie mal hier, mal dort übernachtet. Sie ist unstet. Und sie ist vorbestraft. Diebstahl, Drogen, alles Mögliche. Ich fuhr zurück in mein Büro. Dort traf ich auf meine Klientin. Sie sah aus, als hätte sie keine Minute geschlafen. Ich habe vor 1/2 Stunde einen Anruf erhalten. Jonas wurde verwirrt und mit einer Kopfwunde aufgefunden. Wo wurde er aufgefunden? Auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt. Ich verstehe das alles nicht. Wo war er die ganze Nacht und wie kam er auf diesen Parkplatz? Ist er bewusstlos? Der Arzt sagte mir, dass er eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Ich fahre gleich ins Spital. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, er könnte sich gestern Nacht mit jemandem getroffen haben. Also doch eine Frau. Ich habe es gewusst. Wie heißt die Raucherin? Ich nannte ihr keinen Namen, weil ich mir nicht 100% sicher war. Aber es deutete doch einiges darauf hin, dass sich Jonas Probst auf ein gefährliches Spiel eingelassen hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mittwochsclub, 2. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mittwochsclub. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Probsts Ehemann vergnügt sich jeden Mittwochabend in einem Club. Während seine Frau vermutet, dass er sich dort mit anderen Frauen trifft, trifft er sich mit Gleichgesinnten, um Puzzles zu legen. Doch eines Abends warten seine Freunde vergeblich auf ihn. Am nächsten Vormittag wird er auf einem Parkplatz bewusstlos aufgefunden. Maloney soll herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Am Nachmittag hatte sich der Gesundheitszustand von Jonas Probst leicht gebessert, aber er war noch immer nicht ansprechbar. Im Polizeipräsidium traf ich auf einen Beamten, der zwar ansprechbar war, aber nur eingeschränkt Informationen verarbeiten konnte. Meine Klientin war ebenfalls da. Sie starrte ungläubig auf Bilder, die eine Videokamera aufgenommen hatte. Ich verstehe das nicht. Ist der Mann auf dem Video Jonas Probst, Ihr Gatte und Ehemann? Was auf dasselbe hinausläuft. Sie halten sich raus, Maloney. Nahe dran, einen Einbruch mit Todesfolge aufzuklären. Jonas ist doch kein Mörder. Ich kann das nicht verstehen. Was wollt ihr in dem Haus? Es wurden Bilder und andere Kunstgegenstände gestohlen. Der Eigentümer des Hauses wurde erschossen. Jonas macht so etwas nicht. Er besitzt auch keine Schusswaffe. Und er macht sich nichts aus Kunst. Und trotzdem ist auf dem Video zu sehen. Ja, das ist Jonas. Aber ich verstehe es nicht. Er trägt keine Waffe. Vielleicht hat er die erst später hervorgeholt. Oder er war nicht allein bei dem Überfall. Er war mit dieser Frau zusammen? Sieht man auf dem Video Rauch? Was für eine Frau? Und was für Rauch? Das ist ein Überfall und keine Party. Er hat nicht mit ihr geschlafen? Sie haben nur gemeinsam jemanden überfallen? Das könnte ich ihm verzeihen. Wovon reden Sie? Jonas Probst hat vor einigen Wochen eine Frau kennengelernt. Das kommt ständig vor, Maloney. Männer lernen Frauen kennen. Und umgekehrt. Und die wenigsten dringen deswegen in Häuser ein und töten die Hausbesitzer. Wer ist die Frau? Ist sie jünger als ich? Im Moment gehen wir von einem Einzeltäter aus. Auf dem Video ist nur Ihr Mann zu sehen. Wir werden ihn verhaften auf der Stelle. Mein Mann liegt im Krankenhaus. Dann werden wir ihn verhaften, wenn er rauskommt. Und Sie, Maloney, sollen uns die Arbeit nicht unnötig kompliziert machen. Meine Klientin fuhr zurück ins Krankenhaus und ich fuhr zurück in mein Büro. Dort erhielt ich eine Stunde später Besuch. Herr Klavadetscher kam in Begleitung einer jungen Frau, deren schwarz lackierte Fingernägel wunderbar zu ihrer Kleidung passte. Mit ihrer blassen Gesichtsfarbe hätte sie sich als Statistin für einen Zombie-Film bewerben können. Das ist meine Tochter Caroline. Sie hat gestern Nacht etwas Schreckliches durchgemacht. Die haben mich gefesselt und gedroht, dass sie mir ein Ohr abschneiden. Haben sie. Wie bei Van Gogh. Und da war noch einer. Der ist damals entführt worden. Dem haben sie auch ein Ohr abgeschnitten. Haben sie. Und dann musste der Jonas in das Haus einbrechen, weil die das so wollten. Und wenn er das nicht tut, dann schneiden sie mir ein Ohr ab, haben sie gesagt. Und da musste er es einfach tun. Und das war so schrecklich, weil es so lange dauerte. Und der Mann mit dem Messer, der hatte Schweißfüße. Meine Tochter ist manchmal etwas verwirrt. Ich bin nicht verwirrt, ich bin clean. Ich habe nichts genommen, hab ich. Der Schweißfuß wollte mein Ohr abschneiden, aber der Jonas hat mitgespielt. Und deshalb habe ich noch beide Ohren. Aber der Jonas, der ist jetzt tot. Jonas Probst ist nicht tot. Was? Nicht tot? Die sagten aber, dass sie ihn tot machen. Dafür lassen sie meine Ohren am Leben, haben sie gesagt. Und der Schweißfuß hat gesagt, wenn ich nicht sage, lassen sie mich gehen. Aber dem Jonas haben sie nicht getraut, haben sie nicht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das alles etwas sagt, Maloney. Sie stand vor unserer Tür, obwohl ich ihr gesagt habe, dass meine zweite Frau nichts mit ihr zu tun haben möchte. Und sie sagt etwas von Ohren, von Blut und von Jonas Probst, der getötet worden war. Jonas Probst liegt im Krankenhaus. Er wurde auf einem Parkplatz mit Kopfverletzungen aufgefunden. Der Schweißfuß hatte das Messer in der Hand. Er sagte, auf welchem Ohr hörst du besser? Ich sagte, dass er nach Schweißfuß stinkt. Darauf hat er mir gesagt, er kann mir auch die Nase abschneiden, hat er gesagt. Aber das ist unfair, weil man hat ja nur eine Nase. Ich habe nicht gewusst, dass sie mit Jonas zusammen ist. Caroline, warum machst du das? Jonas ist verheiratet, er liebt seine Frau. Die haben uns gezwungen. Hol die Gemälde, haben sie gesagt. Und der Schweißfuß hat gesagt, schau, was für schöne Ohren sie hat. Dabei sind meine Ohren nicht schön, meine Brüste sind schön, das sagt jedermann. Aber keiner sagt mir, hey, du hast geile Ohren, weil sowas sagen Männer nicht. Aber dieser Schweißfuß wollte nur an meine Ohren. Ich bin doch nicht Van Gogh, habe ich gesagt. Und da hat der Schweißfuß gelacht und gesagt, er interessiert sich mehr für moderne Kunst. Und deshalb sollte der Jonas in das Haus und die Bilder mitnehmen, sollte er. Wer ist dieser Schweißfuß und woher kennen Sie ihn? Ich kenne ihn nicht. Er hat uns überfallen. Und da war noch einer. Aber der hatte keine Schweißfüße. Und der hatte auch kein Messer. Das war mehr so der Chef. Sie wissen schon, das Brain, der Mann im Hintergrund. Typen wie dieser Schweißfuß kann man nur gebrauchen, wenn sie ein Messer in der Hand haben. Ich bringe dich jetzt in die Klinik, Caroline. Du musst runterkommen. Ich gehe in keine Klinik. Gehe ich nicht. Lass mich in Ruhe mit der Klinik. Und Sie, suchen Sie den Schweißfuß und dann wissen wir, wer dahinter steckt und wer Jonas Probst getötet hat. Jonas ist nicht tot. Hörst du überhaupt zu? Natürlich höre ich zu. Denkst du, der Schweißfuß hat mir beide Ohren abgeschnitten? Er hat mir nichts abgeschnitten, weil der Jonas die Bilder klaute. Das hat er gut gemacht, der Jonas. Aber dann haben sie ihn getötet und jetzt ist der Schweißfuß hinter mir her. Ich kann das nämlich riechen, kann ich. Was Sie riechen, ist ein Käsesandwich. Emmentaler oder Gruyère? Was redest du da? Ja, ich habe Hunger. Wir gehen eine Pizza essen, gehen wir. Und dazu trinken wir eine Flasche Wein. Nein, zwei oder drei. Eine für jedes Ohr und eine für Jonas. Genau, so machen wir das. Herr Klavadetscher nickte hilflos. Ich fuhr ins Krankenhaus und traf auf eine strahlende Klientin und einen griesgrämigen Polizisten. Gemeinsam durften wir zu Jonas Probst. Jonas, wie geht es dir? Es tut mir leid, Sandra. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist doch jetzt egal. Das ist nicht egal. Ihr Mann hat einen anderen Mann kaltblütig erschossen. Ich habe nicht geschossen. Das war sie. Wie konnte ich nur so dumm sein? Wer ist sie? Eine junge Frau mit psychischen Problemen. Ich war total in ihrem Bann. Ich konnte mich dem nicht entziehen. Sie sagte, willst du etwas Tolles erleben? Und dann erzählte sie von dem Haus und von den Gemälden und wie man so einfach da reinkommt. Ich war wie in Trance. Es tut mir leid, Sandra. Ich wollte diese Frau und ich wollte alles für sie tun. Das sind die Hormone. Sie machen aus Männern Idioten. Ich habe ein Buch gelesen. Moment, das ist mein Text. Wovon reden Sie? Er liest auch ständig Bücher und bringt deshalb alles durcheinander. Er ist wie ein Inhaltsverzeichnis ohne Inhalt. Ich denke analytisch, Maloney. Also nochmal. Männer machen aus Idioten Hormone. Das ist eine interessante These. Sie hat keinen Moment gezögert. Sie hat sofort geschossen. Es ging alles so schnell. Ich konnte nicht reagieren. Ich war wie fremdgesteuert. Sehen Sie, die Frau hat ihn hypnotisiert. Das war nicht mein Jonas, das war ein anderer. Was ist heute Morgen auf dem Parkplatz geschehen? Wir hatten Streit. Ich bin aufgewacht und habe realisiert, in was ich mich da reinziehen ließ. Ich sagte Caroline, dass wir zur Polizei müssen, dass wir uns stellen müssen. Da wurde sie fuchsteufelswild und schlug auf mich ein. Die Frau war wie eine Furie. Und dann war plötzlich alles schwarz, bis ich hier im Spital aufwachte. Sie geben zu, in das Haus eingedrungen zu sein. Ja, zusammen mit Caroline. Und weshalb ist die Frau nicht auf dem Video zu sehen? Das weiß ich nicht. Aber sie war da und sie hat geschossen. Weshalb glauben Sie meinem Mann nicht? Sehen Sie nicht, wer leidet und bereut? Ich möchte mein altes Leben zurück. Meine Sandra und den Mittwochsclub. Ich möchte wieder Puzzles legen. Was für Puzzles? Und was ist der Mittwochsclub? Sie sollen sich jetzt um die Täterin kümmern. Sie isst gerade zusammen mit ihrem Vater eine Pizza. Was für eine Pizza? Keine Ahnung, Margherita Calzone oder Quattro Stazione. Diavolo. Sie mochte es gerne scharf. Ich weiß nicht, ob ich sie je vergessen kann. Natürlich kannst du das. Nimm dich zusammen. Lasse ich mich so gehen, nur weil ich ab und zu mit einem anderen Mann schlafe? Du schläfst mit einem anderen Mann? Das ist doch egal. Das ist es nicht. Lass uns noch einmal von vorne anfangen. Wie heißt er? Kenn ich ihn? Es ist egal. Ich vergesse, was du mit dieser Verrückten angestellt hast und du vergisst alles andere. Genauso machen wir das. Ich weiß nicht, Maloney. Diese modernen Ehen scheinen mir ziemlich kompliziert. Caroline Klavadetscher saß noch immer in der Pizzeria, als die Polizei auftauchte. Eine Stunde später und nachdem mehrere Teller und anderes Mobiliar in die Brüche gegangen war, gelang es der Polizei, die junge Frau zu überwältigen. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mittwochsclub, dritter und letzter Teil.